Kundgabe 6351. Empfangen am 10.09.1955. Macht der Fürbitte für das Unerlöste. Ihr kennet nicht die Macht der Fürbitte, die in Liebe geleistet wird. Ihr würdet unendlich viel dazu beitragen, dass den Seelen im Jenseits das Reich des Lichtes erschlossen werden kann, wenn ihr aber auch den Menschen auf der Erde durch Fürbitte verhelfen könntet zur Willenswandlung, weil sie gleich ist einer Kraftzuwendung, die immer eine gute Wirkung haben muss. Ihr alle seid befähigt, Menschen auf einem niederen Reifegrad eine Hilfestellung zu leisten, wenn ihr sie nur aufrichtig in euer Gebet einschließet. Wenn eure Liebe ihnen helfen möchte und ihr euch nun an mich wendet im Gebet, das ihrer Rettung gilt. Nur etwas mehr Liebe brauchte unter euch Menschen zu sein, die euren Mitmenschen gilt. Und es wäre wahrlich ein höherer Reifegrad unter den Menschen zu verzeichnen. Doch zumeist wenden sich die Menschen, die schon mehr im Licht stehen, von denen ab, die durch ihr Gebaren ihre Zugehörigkeit zum Gegner beweisen, weil sie das Böse wohl verabscheuen, aber nicht bedenken, dass sie dem Mitmenschen helfen sollten, vom Bösen loszukommen. Eine tiefe Liebe ergreift auch das Unglückselige. Und diese Liebe sollet ihr in euch entzünden. Ihr sollet wissen, dass die Gewalt meines Gegners noch sehr groß ist und er dieser Menschen Herr und Meister ist. Ihr sollet wissen, dass ihre Kraft nicht ausreicht und sie deshalb ihm verfallen sind, weil ihr Wille falsch gerichtet ist. Ihr sollt aber auch bedenken, dass alle Menschen meine Geschöpfe sind, um deren Rückkehr ich stets bemüht bin, und dass ich mich freue über jedes einzelne Wesen, das den Weg zurück zu mir findet. Darum leistet ihr auch mir selbst eine große Hilfe, wenn ihr euch derer annehmet im Gebet. Wenn ihr in diesen, mir noch fernstehenden Menschen eure Brüder seht, die noch in größter Dunkelheit schmachten. Ihr müsstet versuchen, euch deren Seelen vorzustellen, als überaus erbarmungswürdige, hilflose Geschöpfe, die dankbar sind für jeden Beistand, für jede Kraftzuwendung, doch in ihrer Finsternis nicht wissen, dass sie selbst sich diese Kraft verschaffen könnten durch den Anruf des göttlichen Erlösers Jesus Christus. Dieses Wissen kann ihnen nicht zwangsläufig vermittelt werden und sie lehnen es auch ab, wenn ihr es ihnen bringen wollet, aber sie werden die Kraftzuwendung spüren, die sie empfangen als Auswirkung eurer liebenden Fürbitte. Ein Gebet, das ihr für andere zu mir richtet, bewerte ich, als sei es von diesen selbst zu mir emporgestiegen. Denn nun kann ich im Lauf meiner ewigen Ordnung wirken. Ich kann der Seele nun etwas geben, obwohl sie es selbst nicht angefordert hat, wenngleich der Seele doch der freie Wille belassen bleibt, die ihr nun zuströmende Kraft recht zu nützen. Eine liebende Fürbitte bewirkt aber auch die Willenswandlung dessen, dem sie gilt. Denn es ist eine geistige Bitte, die mein Ohr erreicht, die immer Erfüllung finden wird. Darum lege ich euch Menschen ganz besonders dringend alle eure Lieben ans Herz, sei es auf Erden oder auch im Jenseits, dass ihr ihnen Hilfe bringet in geistiger Not. Gedenket aller derer, von denen ihr wisset, dass sie noch nicht den rechten Weg zu mir gefunden haben. Nehmet euch aller im Gebet an, die noch in den Händen meines Gegners sind. Ringet sie diesem ab, durch liebende Fürbitte. Denn eure Liebe gibt mir nun das Recht zu einer Kraftversorgung, das mir sonst darum nicht zusteht, weil ich meinem Gegner sein Recht nicht streitig mache, dem sich jene Seelen selbst zu eigen gegeben haben durch ihren Willen. Meine Kraftzuwendung aber wird immer nur dazu beitragen, den Willen zu wandeln, und eure liebende Fürbitte gibt jenen Seelen diese Kraft. Liebende Fürbitte könnte wahrlich eine große Wandlung auf Erden bewirken, doch ihr Menschen gedenket zu wenig derer, die in geistiger Not sind, für die es nur den liebenden Beistand von euch Menschen gibt, dass ihnen geholfen werde, solange sie nicht selbst den Helfer und Erretter anrufen, was jedoch mein Gegner verhindert und auch verhindern kann, weil die Menschen ihm hörig sind. Durch ein Gebet in Liebe für diese Seelen aber rufet ihr mich selbst zu Hilfe, und um eurer Liebe willen bin ich auch zur Hilfe bereit. Darum nützet alle die Kraft der Fürbitte und seid gewiss, dass ihr sowohl den Seelen als auch mir selbst eine übergroße Liebe erweiset, die ich lohnen werde. Denn ich will nicht verdammen, sondern erlösen. Und so auch sollet ihr in Liebe der unglücklichen Seelen gedenken, nicht in Hass oder Verachtung. Denn alle sind sie nur die Opfer dessen, der mein Gegner ist. Amen.